Mach doch, was du denkst. Mach doch, was du denkst. Mach doch, was du denkst. Alter, mach doch, was du denkst. Alter, du hängst. Mach doch, was du denkst. Mit Pistole übers Peng. Und du machst, was du denkst. Was du denkst. Was du denkst. Was du denkst. Du kriegst, was du schenkst. Das hast du dir nicht gedenkt. Alter, von mir. Hier umsonst. Auf dem Kanal. Denn Raubkopieren ist ein Kavaliersdelikt. Raubkopieren ist in manchen Kreisen ziemlich schick. Raubkopieren ist gesellschaftlich hoch angesehen. Raubkopieren ist wunderschön. Raubkopiere doch dieses Lied für mich. Raubkopiere alles, es ist wirklich herrlich. Raubkopiere, am besten gleich Geld von der Bank. Raubkopiere, Raubkopieren gibt es zum Gott sei Dank. Raubkopieren ist das Schönste auf der Welt. Raubkopieren ist besser als Sex und besser als Geld. Raubkopieren ist meine neue Freundin. Sie heißt Raubkopie. Und ich liebe sie. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Was du willst. Was du willst. Was du willst. Bezahlt hätte, ich mir die Fresse hauen.